Sie hörten ganz normale Männer, das Reserve-Polizeibataillon 101 und die Endlösung in Polen von John R. Browning. Übersetzung der Originalausgabe durch Jürgen Peter Krause. Übersetzung des Nachworts durch Thomas Bertram. Übersetzung 25 Jahre später durch Thomas Wollermann. Gelesen von Sebastian Dunkelberg. Copyright und phonografische Rechte dieser Hörbuchausgabe, Medienverlag Kofeld, 2024. Notwendige Anmerkungen, Quellen und Literaturhinweise entnehmen Sie bitte der Buchausgabe. Buchvorlage: Ganz normale Männer, das Reserve-Polizeibataillon 101 und die Endlösung in Polen von John R. Browning. Copyright 2024, Rowohlt Verlag, Hamburg. Das Buch sowie das E-Book sind im Rowohlt Verlag erschienen.